Das Militär in Chile ist nach preußischer Art gestaltet. Wegen der so besonderen Zusammensetzung des Mestizentums und der Abstammung beider Teile von Kriegsvölkern, der Westgoten und der Araukaner, wie Palacios glaubte, erfreut sich der Waffenberuf großer Beliebtheit. Im Pazifikkrieg wurden diese Eigenschaften offenkundig. Sehr bald musste das Heer des französischen Käppi gegen den preußischen Stahlhelm eintauschen und es wurde der Goose Step, der sogenannte Gänseschritt, den Jung so sehr an den Deutschen bewunderte, eingeführt. Bis zum heutigen Tage trägt das chilenische Militär die deutsche Uniform und hat die deutschen Märsche und diesen Paradeschritt beibehalten. Nichts haben die Yankees dagegen tun können, um dieses nach dem letzten Weltkrieg zu ändern. Die Sympathie Chiles für Deutschland entstand in demselben Pazifikkrieg, als Bismarck verhinderte, dass Engländer und Amerikaner sich des Salpeters bemächtigten und die von Chile eroberten Territorien behielten. Ich habe die handgeschriebenen und privaten Briefe, die Chiles Minister in Berlin, Manuel Antonio Matta, dem damaligen Präsidenten Santa Maria gesandt hatte und in welchen er sich auf diese delikate Angelegenheit bezog, geerbt. Danach erfolgten die deutsche Einwanderung, kamen die Heeresinstrukteure und die Universitätsprofessoren. Die Chilenen meiner Generation sind noch mit deutscher Disziplin und deutscher Philosophie in den chilenischen Schulen erzogen worden, mehr noch als diejenigen in den Schulen der Deutschen im Süden selbst, in welchem die lutherische Religionserziehung der philosophischen vorgezogen wurde. Viele Söhne der deutschen Einwanderer traten in das Heer und in die Marine Chiles ein, mit dem Ergebnis, dass man immer wieder hohe Offiziere und Generale mit germanischen Namen antreffen kann. Als ich bei Otto Skorzeny in Madrid war und wir über die Lage unter der marxistischen Regierung Allende sprachen, wunderte Skorzeny sich, dass das chilenische Heer diese Regierung zugelassen hatte, denn mehrere seiner deutschen Kameraden waren nach dem Kriege in die Dienste der chilenischen Streitkräfte getreten. Als Skorzeny verstorben war, ist seine Witwe vom Heer eingeladen worden, Chile zu besuchen. Und Rudel war bis zuletzt Gast des Chefs der Militärregierung, jedes Mal, wenn er nach Chile kam. Dies alles ist die Schale der ehemals schönen Frucht. Der Wurm war drin und nicht nur hier. Was ist ein Berufsheer? Was ist das preußische Heer? Wie entstand es? Es wurde von Friedrich dem Großen geschaffen, dem als Vorbild der heilige Deutschritterorden mit seiner eisernen Disziplin diente. Und nichts anderes, weil Friedrich der Große ein Rationalist und Freimaurer gewesen war. Als Sohn einer Epoche, die der Französischen Revolution, der Allgemeinwissenschaft, dem Liberalismus und der Demokratie ins Leben half. Als großer Freund Voltaires führte er die französische Sprache an seinem Hof in Preußen ein und erklärte, dass die Sage der Nibelungen nicht einmal das Pulver einer seiner Kanonen wert sei. Jener Deutschritterorden hatte auch dem germanischen Hansebund das Leben gegeben, eine mystische Handelsorganisation, in welcher kein Wucher herrschte und die alle Häfen der Ost- und Nordsee kontrollierte, genau wie der Templerorden einen Handel ohne Ausbeutung in den Zonen seines Herrschaftsbereiches im Mittelalter geschaffen hatte. Die einstigen Kriegerorden bearbeiteten den Boden und schufen für die Gemeinschaft. Die Templer finanzierten und begünstigten die Zünfte der Baumeister und Handwerker. Zu Beginn der rationalen und bürgerlichen Epoche erscheinen die Berufsheere zusammen mit den freien Karrieren. Diese Heere, nur dazu bestimmt, Grenzen zu schützen, die meistens künstlich gezogene waren, sind für die Gemeinschaft völlig nutzlos, denn sie produzieren nichts, sie bearbeiten nicht die großen Grundstücke, über die sie verfügen, noch werden sie auf dem Lande sesshaft, wie die Bauern im Stile der Krieger, die hierher gekommen waren, zu erobern, zu kämpfen und zu bevölkern. Sie sind nur eine Last für den Staat und für den Rest der Gemeinschaft. Sie gehen dazu über, ein Klassenvorrecht zu beanspruchen, das einst ein Vorrecht der Rasse hätte sein müssen, was zum Teil gerechtfertigt ist. Es besteht somit in der ursprünglichen Wurzel ein Wesenswiderspruch zwischen dem Krieger und dem Berufsoffizier der bürgerlichen Epoche. Der Krieger der heiligen militärischen Orden war ein Mystiker oder ein Zauberer, der sich in eine göttliche Hierarchie einbezog, die weder hier auf Erden begann noch hier aufhörte und sich in den Führern oder unsichtbaren und unbekannten Meistern fortsetzte. Man glaubt auch, dass der Deutschritterorden von der verborgenen Führung jenes geheimen und mysteriösen grünen Ordens des Baltikums ausgeführt worden sei. Grün deshalb, weil er vom grünen Morgenstern Venus stammt, vom grünen Strahl. Der Hauptzweck, den man mit der Gründung dieser magischen Kriegerorden verfolgte, war die Kenntnis einer kriegerischen Askese ohne Hass auf den Feind durch den Krieg, wie zwischen den Templern und den Hassaniten des Alten vom Berge. Es ist das Yoga des Bhagavad Gita, die kriegerische Disziplin Wotans. Der Unterschied zu den regulären Berufsheeren unserer Zeit ist so grundtief, dass es logisch und natürlich ist, dass jedes Mal, wenn der Krieger und ein Militarist zusammen für Ideale kämpfen, welche gemeinsame schienen, sich ihre Wege sehr schnell trennen und sie in Konflikt geraten. Der Schaden geht immer zu Lasten des Kriegers, der heutzutage keine Unterstützung in der liberalen oder marxistischen Struktur der Gesellschaft findet, wie in den bekannten Fällen von José Antonio Prima de Rivera in Spanien, als General Franco, der ihn als einen Gegner und Rivalen empfand, das Angebot, ihn auszutauschen, das ihm die Roten gemacht hatten, weil sie ihn nicht erschießen wollten, zurückwies. Oder Codreanu, der von General Antonescu in Rumänien im Stich gelassen wurde. Oder Plinio Salgado von General Gutilio Vargas in Brasilien. Die Militärs in Chile haben auch nicht das Massaker an den besiegten Nazis am 5. September 1933 verhindert. Mussolini wurde von General Badoglio verraten. Scorzini, sein deutscher Befreier, erklärte in seinem posthumen Buch »Der unbekannte Krieg«, dass die deutschen Generäle Hitler verraten haben und ihn daran gehindert hätten, den Krieg zu gewinnen, durch Übergabe wertvoller Informationen an Stalin und die Alliierten jener Zeit. In einem furchtbaren Buch, erst kürzlich von Generaloberst Otto Ernst Rehmer veröffentlicht, »Verschwörung und Verrat um Hitler«, erscheint eine beeindruckende Liste der militärischen Verräter aus den obersten Kommandos der Streitkräfte des Dritten Reiches. Die Tradition, die Chile in seinem gotischen und eingeborenen Blut geerbt hat, ist nicht die eines Berufsmilitärs, sondern eines herrschaftlichen Kriegers, eines Edelmannes mit oder ohne Urkunde, eines wahren Aristokraten. Nur wenn ein Heer wie das chilenische dazu fähig wäre, den hier dargelegten Unterschied zu verstehen, was ein geistiger Kriegerorden mit sich bringt, der vom Umkreis bis zu seiner Mitte von einem Ideal gestaltet wird, das nicht nur das Ideal des inneren Patriotismus ist, sondern etwas Höheres, das mit den eingeweihten Kräften der anderen Seite und den unsichtbaren Führern in Verbindung steht, um eine Art zweiten Körper von unbekannten Leitern, philosophisch-mystischer Körper, den wir Aura nennen würden, zu schaffen, erst dann könnte es sich in einen Kriegerorden verwandeln, wie jene heiligen Deutschritter- und Templerorden. Und es gäbe keinen Unterschied mehr zwischen militärischen und zivilen Kriegern. Der Soldat hätte sich in einen Kriegermagier verwandelt. Das Heer würde ein mystischer Körper sein, mit etwas mehr als einer politischen oder anderen Ideologie, mit einer Aura, einem zweiten Körper, einer mächtigen Verbindung zu einem Jenseits. Nichts von alledem ist möglich ohne eine rassische und eugenische Entscheidung im mystischen und totalen Körper des Heeres, die einzige, die die Erneuerung und Verwandlung seiner Mitglieder in eine höhere biologische Rasse erreichen kann und die neuerliche Wiederkehr der weißen Götter erlaubt. Ein chilenisches Heer, welches das Land wieder bearbeiten würde wie früher, das die Kosten für die eigenen Waffen und Lasttiere selbst trägt, ohne eine Bürde zu sein, die von der Arbeit der anderen lebt. Ein Heer von rassischen Edelmännern mit geistiger Ehre. Ein Heer von freien Männern, zivilen Kriegern, ein Volk mit Waffen wie in der Schweiz, aber aus erwählten, eingeweihten Kriegern bestehend. Der Orden Wotans, die Krieger des esoterischen Hitlerismus. Um ein solches Ideal bei den augenblicklichen Bedingungen in der Welt zu erreichen, wäre es notwendig, dies im Geheimen zu verwirklichen, weil gegen den schrecklichen Strom dieses dunkelsten aller Zeitalter geschwommen werden muss. Ein Zeitalter, das die Hindus Kali-Yuga nannten und die Griechen das eiserne Zeitalter. In Anbetracht der rationalistischen und materialistischen Beschaffenheit aller Institutionen dieser Zeit, die Heere einbegriffen, ist es beinahe ein utopischer Traum, unmöglich zu verwirklichen ohne das Eingreifen einer anderen Kraft von oben.